Kundgabe 6656. Empfangen durch Bertha Dodder am 28.09.1956. Kraftzustrom aus Gott. Versuchet es, die göttlichen Kraftströme in euch aufzunehmen, indem ihr euch dem öffnet, der Kraftquell ist von Ewigkeit. Euer Denken, euer Wille, euer Verlangen darf nur ihm zugewendet sein, und bereitwillig muss ich euer Herz erschließen, um aus dem ewigen Kraftquell entgegenzunehmen, was Gott allen seinen Geschöpfen zuwenden will. Kraft und Licht im Übermaß. Geht bewusst in die Stille, um euch ihm zu verbinden, und pfleget diesen innigen Verkehr, und immer werdet ihr neu gestärkt werden. Immer wird seine Liebe euch verabreichen, was euch mangelt und was ihr begehret. Ihr müsset bewusster leben, indem ihr immer die Nähe dessen ersehnet, der euer Vater ist und zu dem ihr das rechte Kindesverhältnis herstellen sollet, um auch die Liebe des Vaters zu erfahren. Das Leben ist euch von Gott geschenkt worden, und darum sollet ihr auch immer seiner gedenken in Liebe und Dankbarkeit. Ihr sollet es nicht als etwas Selbstverständliches hinnehmen, sondern diese außerordentliche Gnade auch schätzen, indem eure Gedanken nicht von ihm lassen und also ein fortwährendes Überströmen seiner Kraft in euch stattfinden kann, die euch wachsen und reifen lassen wird, bis zur Vollendung. Und wenn ihr euch des Kraftzustromes sicher fühlet, dann werdet ihr auch alles leisten oder überwinden können. Dann fällt jede Schwäche von euch ab, denn dann seid ihr im Besitz des köstlichsten Gutes. Göttliche Kraft erfüllet euch, und ihr seid euch der Gegenwart Gottes bewusst. Der Erdengang soll euch diesen Zustand eintragen, wo ihr zu Überwindern geworden seid, weil ihr euch der göttlichen Kraft uneingeschränkt bedienen dürfet. Aber ihr habt immer noch zu wenig Glauben, dass ihr euch diese Kraft aneignen dürfet. Und Gott verlangt doch nichts weiter von euch, als dass ihr euch seiner Kraft öffnet, dass ihr ihn bittet um Zufuhr von Kraft und auch zur selben Zeit schon bereit seid, sie entgegenzunehmen, dass ihr euch voll bewusst durchströmen lasset und gleichsam euren ganzen Körper ihm hingebet, dass er Besitz ergreife und alles Unedle hinaustreibe, dass ihr nur ernsthaft wollet, zum Aufnahmegefäß göttlicher Kraft zu werden. Euer Wille ist alles, und euer Wille bewirkt auch alles, so wie er geistig gerichtet ist. Und mit Kraft von Gott erfüllt zu werden, ist ein geistiges Verlangen, dem Erfüllung wird. Das Verlangen nach göttlicher Kraft äußert sich immer noch zu wenig, auch bei geistig strebenden Menschen, denn dann spürt der Körper fühlbar diesen Kraftmangel und er muss leiden. Wo aber Kraft ist aus Gott, dort gibt es kein Leid, keine Krankheit, keine Not. Denn alles dieses wird überwunden mit göttlicher Kraft. Gott will euch gegenwärtig sein, immer und ewig. Ihr aber lasset nicht immer seine Gegenwart zu. Wenn ihr Liebewerke verrichtet, fesselt ihr ihn an euch, weil er selbst die Liebe ist. Aber auch durch Gedanken könnet ihr ihn zur Gegenwart veranlassen. Und das solltet ihr ausnützen und also niemals ohne ihn dahingehen. Denn er wartet nur auf euren Ruf, der ein jeder ihm zugewandte Gedanke ist. Und er kommt diesem Ruf nach. Und er wird euch beglücken als Zeichen seiner Gegenwart mit Kraft in der Form, die ihr verlanget. Und er wird zu euch sprechen als Zeichen seiner Gegenwart, wenn ihr euer Ohr öffnet. Oder er wird euch Kraft zuleiten, wenn ihr das Herz öffnet für seinen Gnadenstrom. Ihr sollet seine Liebe ausnützen und stets euch beschenken lassen, denn er will immer nur geben, wenn er nur eure Empfangswilligkeit erkennt, wenn ihr bereit seid zu nehmen, was seine Liebe euch zugedacht hat. Kraft und Gnade im Übermaß, die euch zu Überwindern machen werden auf dieser Erde. Denn Kraft aus Gott ist immer wirksam, wenn ihre Wirkung nur zugelassen wird, wenn der Mensch nur gläubig dieser Kraft vertraut. Amen.